22. Dialog, Seite 271, Montesquieu. Du hast in deinen Händen die größte Macht der heutigen Zeit, das Geld. Du kannst dir davon beiläufig so viel verschaffen, als du willst. Mit solch ungeheuren Hilfsquellen wirst du Großes schaffen können, ohne Zweifel. Nun ist der Fall gegeben, endlich zu beweisen, dass das Gute aus dem Bösen hervorgehen kann. Machiavell, dies eben will ich dir wirklich beweisen.